Eigentümlicherweise erscheint Gott in diesem Berner Spiel nahezu als alttestamentarischer Rächer. Er verhält sich so, wie ihn der Heidelberger Katechismus beschreibt. Die so mich lästern, werde ich verfolgen bis ins vierte Glied. Nahezu Freude äußert der Herr gegenüber den Seinen über die Höllenfahrt der Sünder. Ich hab heut zorniglich vollbracht, dessen ich hat lang gedacht. Ich hab den Sünder streng gefangen, mir ist kein einziger entgangen. Sie sind in der Hölle grund, das drohte ihnen hart mein Mund. Die Hölle ist fest verschlossen. Ihr anderen, seid unverdrossen, ich will mit euch nun fröhlich sein, denn euch trifft nicht der Unmut mein.